Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 855 an Goethe, Weimar am 8. Mai 1802. Für den Alakos wollen wir unser Möglichstes tun, aber bei einer neuen Durchsicht des Stücks sind mir bedenkliche Sorgen aufgestiegen. Leider ist es ein so seltsames Amalgam des Antiken und Neuest Modernen, dass es weder die Gunst noch den Respekt wird erlangen können. Ich will zufrieden sein, wenn wir nur nicht eine totale Niederlage damit erleiden, die ich fast fürchte, und es sollte mir leid tun, wenn die elende Partei, mit der wir zu kämpfen haben, diesen Triumph erhielte. Meine Meinung ist, die Vorstellung des Stücks so vornehm und ernst als möglich ist zu halten, und alles, was wir von dem Anstand des französischen Trauerspiels dabei brauchen können, anzuwenden. Können wir es nur so weit bringen, dass dem Publikum imponiert wird, dass etwas Höheres und Strengeres anklingt, so wird es zwar unzufrieden bleiben, aber doch nicht wissen, wie es daran ist. Einen Schritt zum Ziele werden wir durch diese Vorstellung nicht tun, oder ich müsste mich ganz betrügen. Die Iphigenia soll auf den 15. einstudiert sein. Auf den nächsten Dienstag wollen wir mit dem Stück auf das Theater. Elise Bürger wird Ihnen Ihren Besuch nicht schenken. Sie ist jetzt, wie ich höre, noch hier. Was sie hier festhält, weiß ich nicht. Leben Sie recht wohl. Ich freue mich auf die Produkte Ihrer Muße. Bei mir hat sich die gehörige Ruhe noch nicht ganz eingefunden. Ich erwarte heute den Cotta auf seiner Messreise. SCH